Kapitel 12. Den neuen Bund verstehen. Wir können nicht alle Segnungen des neuen Bundes erfahren und erleben, wenn wir ihn nicht wirklich verstehen. Jeder Christ glaubt wahrscheinlich an den neuen Bund. Was sie jedoch über ihn glauben und wie sie ihn in ihrem Leben anwenden, ist sehr unterschiedlich. Der wichtige Punkt ist nicht, ob es einen neuen Bund gibt oder nicht, sondern, wie wurde er gemacht und wie können wir voll in ihn eintreten. Wie wir in dem vergangenen Kapitel gesehen haben, fing der abrahamitische Bund an, das Geheimnis des neuen Bundes zu offenbaren. Er wurde geschlossen zwischen Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Sohn. Abraham wurde eingeladen, durch Glauben hineinzutreten. Wie wir in den Briefen des Neuen Testaments lesen, speziell in den Paulusbriefen, ist es so klar, dass es für das Volk Gottes keinen anderen Plan gibt, als ein Leben in vollkommenem Sieg. Dabei denke ich an Aussagen wie alle Dinge müssen zum Besten mitwirken, wir sind mehr als Überwinder durch Christus, der uns stärkt, Gott führt uns alle Zeit im Sieg und ähnliches. Warum ist die Erfahrung des Großteils der Christen nicht diese Art von siegreichem Leben? Warum leben Christen, überall auf der Welt, ein Leben in Niederlage gegen sündige Gewohnheiten und ein Leben des Auf und Ab? Die Antwort ist, dass sie den neuen Bund in seiner Fülle nicht verstehen, glauben und darin wandeln. Nur durch den neuen Bund wird unser volles Potenzial freigesetzt. Ich werde euch in diesem Buch zeigen, wie sehr das Denken und Handeln des alten Bundes noch in das Leben des durchschnittlichen Christen gemischt ist. Während ich diese falschen Denk- und Handlungsweisen aufzeige, bin ich sicher, dass du dich in einigen davon wiederfinden wirst. Sehr subtil ist unser Denken infiltriert worden mit einer Mischung aus alttestamentlichen und neutestamentlichen Denkweisen. Die Gefahr liegt in der Hintergründigkeit und der Vermischung dieser zwei sehr unterschiedlichen Denkweisen. Es ist allgemein bekannt, dass Musik unseren Sinn und unsere Herzen sehr stark beeinflusst. Wir alle kennen diese Ohrwürmer, die wir nur schwer loswerden. Die meisten Christen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie in ihren Gemeindegottesdiensten Woche für Woche Lieder mit Botschaften singen, die eine Vermischung aus dem Alten und Neuen Bund enthalten. Ich glaube, dass die Schreiber dieser Lieder es sehr gut meinten, als sie sie schrieben. Sie hatten nur einfach keine klare Offenbarung vom Neuen Bund. Ich bin mir schon seit langer Zeit der Einmischung alttestamentlicher Sätze in christliche Lieder bewusst. Ich werde kein Lied singen, das Prinzipien des Alten Bundes enthält. Viele dieser Lieder sind größtenteils wunderbar, gefüllt mit Wahrheiten des Neuen Bundes, und dann plötzlich taucht eine Zeile darin auf, die ganz klar aus dem Alten Bund kommt. Ich war kürzlich Prediger bei einer Konferenz, zusammen mit einem anderen gut bekannten Pastor. Gerade bevor er predigen sollte, sang das Lobpreisteam ein Lied mit einer wunderschönen Melodie, das von dem Strom handelte, der vom Thron Gottes fließt. Es war ein wunderbares Lied mit großartigem Text, bis es zur letzten Zeile kam, die wiederholt sagte, wasch mich. Ich wandte mich an den Pastor neben mir, der zum Predigen dran war, und fragte ihn, bist du schmutzig? Denn ich bin nicht schmutzig. Ich bin gewaschen und gereinigt durch das Blut Jesu. Ich wurde vollkommen rein und gerecht gemacht durch den neuen Bund. Der Pastor hatte das Lied ebenfalls nicht gesungen. Ein guter Freund und Pastor sagte erst vor wenigen Wochen zu mir, dass er, als er mich zum ersten Mal von diesen Dingen predigen hörte, dachte, ich sei einfach nur extrem, kritisch und pingelig. Aber als er anfing, die Schriften zu studieren und sich sein eigenes Leben im Licht des neuen Bundes anzusehen, wurde ihm klar, wie viel ihm entgangen war und wie wichtig diese Dinge in Wirklichkeit sind. Ich möchte sicherlich nicht kritisch sein, aber ich möchte nicht von Unwissenheit zerstört werden. Wladimir Lenin, der als Vater des Kommunismus gesehen wird, sagte, wenn eine Lüge oft genug erzählt wird, wird sie zur Wahrheit. Wenn wir Woche für Woche Aussagen des Alten Testaments singen, werden sie in unseren Herzen zur Wahrheit, und es wird sehr schwierig für uns, in den Segnungen und Vorteilen des neuen Bundes zu wandeln. Deshalb bin ich sehr sorgfältig mit dem, was ich singe. Ich werde fortfahren, das wundervolle Geheimnis des neuen Bundes zu entschleiern, das so radikal und doch so erstaunlich ist, dass es oft schwer scheint, es richtig zu erfassen. Der Grund dafür ist, dass die Gemeinde als Ganzes, seit ungefähr 1700 Jahren nicht rein im Neuen Bund wandelte. Es ist meine persönliche Überzeugung, dass das Ergreifen des Neuen Bundes mit unserem ganzen Herzen das Potenzial hat, jeden einzelnen Bereich unseres Lebens zu verändern und in ein Leben des vollkommenen Sieges zu verwandeln. Ist es nicht das wahre und tiefe Herzensbedürfnis jedes Christen, ein Leben zu leben, das Gott gefällt? Möchten wir nicht alle eines Tages unseren Meister die wundervollen Worte sagen hören, gut gemacht, du guter und treuer Diener? Das kann nur wirklich geschehen durch das Eintreten in den neuen Bund und das Leben darin. Mit wem hat Gott den neuen Bund geschlossen? Die Antwort auf diese Frage scheint sehr einfach. Die meisten Christen werden sagen, Gott machte den neuen Bund mit uns. Ich glaube nicht, dass dies die korrekte Antwort ist, und werde euch klare, biblische Argumente geben, die das beweisen. Wir haben schon beim Bund mit Abraham gesehen, dass der Bund zwischen Gott und Jesus gemacht wurde und dass Abraham durch Glauben darin eingetreten ist. Ich weiß, dass in 1. Mose 15 steht, dass Gott an diesem Tag einen Bund mit Abraham schloss, aber die Tatsache, dass Abraham selbst nie zwischen den Teilen des Opfers durchging, bedeutet, dass Gott den Bund indirekt und nicht direkt mit ihm gemacht hat. Der Bund wurde direkt zwischen Gott, dem Vater und Jesus Christus gemacht. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir diese Tatsache verstehen, weil so viel davon abhängt. Der neue Bund wurde also direkt zwischen Gott und Jesus gemacht. Das ist der Grund, warum er so sicher ist, weil er nicht von uns abhängt. Jeder Bund, der zwischen zwei Parteien gemacht wird, hängt natürlich von diesen beiden Parteien ab. Wenn also der neue Bund zwischen dir oder der Gemeinde und Gott gemacht worden wäre, dann läge es an dir oder der Gemeinde, unseren Anteil davon einzuhalten. Schau dir dein eigenes Leben an und beantworte mir eine einfache Frage ganz ehrlich. Hast du jemals gesündigt oder versagt, seit du Christ geworden bist? Die offensichtliche Antwort ist ja. Wenn der neue Bund zwischen dir und Gott geschlossen worden wäre, was wäre passiert, als du gesündigt hattest? Hätte es sich auf den Bund zwischen Gott und dir ausgewirkt? Natürlich hätte es das. Erinnere dich daran, dass ein Bund eine Bindung zwischen zwei Parteien ist, der die Weise festlegt, wie sie miteinander in Beziehung stehen. Christen leben unter Schuld, Verdammnis und Niederlage, weil sie immer noch glauben, dass die Weise, wie Gott mit ihnen in Beziehung steht, von ihnen selbst abhängt. Biblische Argumente. Hier sind einige biblische Argumente, die dir zeigen, dass der neue Bund nicht zwischen dir und Gott besteht, sondern, genauer gesagt, zwischen Gott und Jesus. Erstens, ich konnte nicht eine einzige Verheißung in der ganzen Bibel finden, wo ein direkter Bund zwischen Gott und den Heiden versprochen oder geschlossen wurde. Wir Christen waren als Nichtjuden von Geburt an Heiden, bevor wir errettet wurden. Das kann sehr verwirrend klingen, weil ein Bund eine Bindung zwischen zwei Parteien ist und die Bibel viel über den neuen Bund spricht. Darüber hinaus habe ich die Kapitel dieses Buches so aufgebaut, um dir den wundervollen neuen Bund zu zeigen, der uns gehört. Nun sage ich, dass es keinen solchen Bund zwischen uns und Gott gibt. Lass es mich erklären. Natürlich gibt es einen neuen Bund und er ist die erstaunlichste Wahrheit der gesamten Bibel. Der wichtige Punkt ist, dass er nicht direkt zwischen Gott und uns geschlossen wurde. Er wurde zwischen Gott und Jesus Christus geschlossen, und wir treten nur durch Glauben in ihn ein. Erinnerst du dich an die Schriftstelle von Jeremia 31, wo Gott den neuen Bund ankündigt und die drei neuen Dinge, die Teil davon sind? Ich möchte dich daran erinnern, dass sie sagt, dies ist der Bund, den ich schließen werde mit dem Haus Israel und dem Haus Juda. Gott spricht durch Jeremia Israel an und nicht die Heiden. Diese Tatsache verursachte viel Verwirrung und Probleme in der frühen Gemeinde. Die Juden weigerten sich anzuerkennen, dass es einen Bund zwischen den Heiden und Gott gibt. Wie wir zuvor gesehen haben, musste Gott sich große Mühe geben, Petrus davon zu überzeugen, dass es einen neuen Bund gibt, der die Heiden mit einbezieht. Diese Tatsache ist für viele Christen deshalb so schwer zu ergreifen, weil sie ein Geheimnis ist und nicht in klarer Sprache in der Schrift geschrieben wurde. Als ich dieses Geheimnis entdeckte, platzte mein Herz vor Freude. Plötzlich begriff ich, dass mein Bund mit Gott völlig sicher war, weil er nicht von mir abhing, sondern von Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Keiner von diesen beiden wird den Bund je brechen, weil sie beide treu sind ihrer Natur gemäß. Deshalb ist es völlig egal, was ich tue, es wird die Bundesbeziehung nicht beeinflussen. Lass mich noch einmal wiederholen, ein Bund ist eine Bindung zwischen zwei Personen, welcher definiert, wie sie zueinander in Beziehung stehen. Mein Versagen wird die Art, wie Gott zu mir steht, deshalb nicht verändern, weil er nur Kraft meiner legalen Bindung an Jesus und gemäß dessen, wer ich in Christus bin, zu mir in Beziehung stehen kann. Er wird mich immer so behandeln, wie er Jesus, seinen geliebten Sohn, behandelt. Da der neue Bund weder eine Fortsetzung noch eine Erneuerung des alten Bundes ist, der durch Jesus völlig entfernt wurde, sondern auf derselben Linie läuft wie der abrahamitische Bund, müssen wir das anschauen, was die Bibel über unseren, der Heidenchristen, Bezug zu Abraham sagt. Sieh dir folgende Schriftstellen ganz genau an. So erkennet auch, dass die aus dem Glauben gerechten Abrahams Kinder sind. Galater 3, 7. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham zum Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Galater 3, 8. So werden nun die, welche aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Galater 3, 9. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme in Christus Jesus, auf dass wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Galater 3, 14. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen, als von vielen, sondern als von einem, und deinem Samen, welcher ist Christus. Galater 3, 16. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Galater 3, 29. Aus diesen Schriftstellen erkennen wir, dass wir in die Segnungen des neuen Bundes auf dieselbe Art wie Abraham eingetreten sind durch Glauben allein. Die Schriftstellen aus dem Galaterbrief setzten die Heidenchristen in direkte Beziehung zum Bund Abrahams. Lass uns diese wichtigen Verse aus dem Hebräerbrief betrachten. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwur er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig vermehren. Und da er sich so geduldete, erlangte er die Verheißung. Menschen schwören ja bei dem Größeren, Und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum ist Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unwandelbar sein Ratschluss sei, mit einem Eid ins Mittel getreten, damit wir durch zwei unwandelbare Tatsachen, bei welchen Gott unmöglich lügen konnte, einen starken Trost haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu nehmen, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen, und welche wir festhalten als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin als Vorläufer Jesus für uns eingegangen ist, nach der Ordnung Melchisedeks, Hohepriester geworden in Ewigkeit. Hebräer 6, 13 bis 20. Diese Verse erklären eindeutig, dass der neue Bund in direkter Verbindung zum Bund Abrahams steht. Der Schreiber fängt mit Vers 13 an, in welchem er nur von Abraham und seinem Bund spricht, und erklärt, dass Gott ihn schloss, indem er bei sich selbst schwor. In Vers 17 bringt er die Heidenchristen mit hinein, indem er uns Erben der Verheißung nennt, was sich, wie wir in den Versen des Galaterbriefes gesehen haben, auf uns bezieht. In den Versen 17 und 19 schaltet er plötzlich vom abrahamitischen Bund auf den neuen Bund um, ohne weitere Erklärung. Er sagt uns, dass unser Bund so sicher und zuverlässig ist, weil Jesus selbst in das Allerheiligste eingetreten ist, als unser hoher Priester. Das hat er getan, um den neuen Bund zu besiegeln.